Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, aller Stadt. Ich bin sowas von dem Arsch. Ach, das macht das scheiß Regenwetter. Ich muss mal meinem kleinen Löwenherz ein bisschen Luft machen und versuche mal etwas über mein Leben mit meiner drogensüchtigen Freundin zu erzählen. Und werde aber die Privatsphäre auf jeden Fall gewährt werden. Ach ja, das ist schon alles sehr, sehr, sehr, sehr lange her. Ich war damals noch in Solingen und war mit Wasser in der Lunge, Wasser im Kopf und Wasser im Herzen eingeliefert worden und im Nebenzimmer war ein total liebes, süßes Mäuschen, also total mein Typ, war aber zu dem Zeitpunkt noch verheiratet, aber die Ehe war ich schon im Brötchen und haben uns immer im Raucherraum getroffen und haben dann Zigaretten geraucht zusammen und so und ich weiß gar nicht, wie ich das alles erzählen soll. Das war. Auf jeden Fall hat sie mittags immer oder ein paar Mal am Tag ihre Medizin bekommen. Kam immer die Schwester rein, hat ja so ein kleines Töpfchen gegeben. Und ich wusste nicht, dass es Methadon ist. Und ja, irgendwie hatte ich mich sofort in sie verliebt. Und es kam der Tag, wir sind abends mit den, alles ein bisschen durcheinander, wir sind dann abends runtergegangen, haben uns die Rollstühle geschnappt und sind dann mit den Rollstühlen durch die Katakomben gefahren. Ich bin sowas von dem Arsch, Leute. Und, ist ein bisschen durcheinander, aber so, ich muss ein bisschen meiner kleinen Löwenseele Luft machen. Auf jeden Fall kam dann der Tag, an dem ich entlassen worden bin. Und ich glaube, wir haben beide so ein bisschen eine Träne im Auge gehabt. Und also das ist so die Kurzfassung, die ich jetzt erzähle. Und ja, wo ich dann wieder zu Hause war bei meiner Frau, habe ich mir überlegt, ich lasse mich weiter krank schreiben, erzähle meiner Frau aber nichts. Und bin dann mit Arbeitsklamotten dann rausgegangen. Hab mich krank schreiben lassen, das war auch ganz, ganz lange, ich weiß nicht, ein paar Wochen. Und hab das Mäuschen dann immer im Krankenhaus besucht. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo sie entlassen worden ist. Und sie hat mir so den Kopf verdreht, das kann ich euch gar nicht erzählen oder kann ich gar nicht so in Worte fassen. Auf jeden Fall habe ich dann meiner damaligen Frau gesagt, du, ich muss ihr helfen und so und bin dann mit ihr nach Düsseldorf immer gefahren und habe aber zu dem Zeitpunkt gar nicht gecheckt, ne, dass die Heroin, Kokain, schlag mich tot, süchtig gewesen ist und habe ich erst später so gemerkt, weil sie ist dann morgens früh oder nachdem sie mich abgeholt hat, dann, wo wir dann bei ihr waren, auf Klo gegangen und ist dann erst abends wieder rausgekommen. Ne? Sie hat sich zwar immer gesagt, sie hatte Magenprobleme, aber ich habe es so nicht geschickt. Ne? Bis ich dann später dann gesagt habe, du, machst du was? Und dann hast du gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, kannst du ruhig vor meinen Augen machen. Das ist nicht so schlimm, ne? Dann war eigentlich doch schlimm und dann habe ich dann auch mal angefangen, ein bisschen Koks zu schnupfen. Hatte so dolles Nasenbluten dabei und hat irgendwie auch nichts gebracht bei mir und dann auch Heroin von der Aluschale rauchen, also Heroin drauf, dann Feuerzeug drunter, dann den Dampf einatmen. Und wie gesagt, das ist alles schon sehr lange her. Und bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, du, zieh mir mal eine Spur. Wie lief es ja woanders. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, du, ich möchte mir auch mal was spritzen. Ne? Muss mir nur die Spritze aufziehen, damit keine Luft drin ist. Ne? Und dann habe ich mir dann auch einen Schuss gesetzt, so wie man das nennt, aber nix. Also ich habe überhaupt nichts gemerkt. Und das war auch das einzigste Mal. Und ja, ihre Freundin damals hatte immer Whiskyflaschen gezockt, also fünf Finger einkaufen. Dann habe ich halt mir den Whisky in die Birne gekippt und die Eltern haben mich immer gefragt, du, macht sie noch was? Und ich sage, nein. Und geglaubt haben sie es mir natürlich nicht. Und naja, irgendwann kam dann der Vater zu uns und dann erstmal, oder vielmehr, sie hat es mir damals erzählt, ihr Vater hätte sie gefragt, warum sie sich mit einem verheirateten Mann einlässt. Und ja, und auf jeden Fall, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo sie eine Therapie machen sollte. Und ja, dann bin ich auf die Schnapsidee gekommen und habe gesagt, du, was hältst du davon, wenn wir ein Baby machen? Und hat sofort geklappt. Der Witz war damals, ich war ja auch mit beim Frauenarzt, so Routineuntersuchung, was Frauen halt so machen. Und Untersuchung war fertig. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal, können Sie mal eben gucken, ob Punkt schwanger ist? Sagt er, wie schwanger ist? Ich sage, gucken Sie bitte nochmal nach. Und dann hat er wieder diesen Vibratorstab eingeführt und sagt er, ja, Punkt ist schwanger. Ne? Ich sage, was ist denn das für ein Frauenarzt? Was ist das für ein Frauenarzt? Ne? Also, ja, und dann, wie war denn das? Und dann hatte ich nochmal eine Untersuchung, weil ich so einen Knubbel an meinem rechten Hals hatte. Und, also Kurzfassung, ich war schon mal, also das war, wo ich Wasser in der Lunge, Wasser im Herzen, Wasser im Kopf hatte. Hat meine Mama gesagt, du hast ja so einen Knubbel. Und dann am Tag der Entlassung. Und dann habe ich noch im Krankenhaus, damit ich noch länger im Krankenhaus bleiben sollte, habe ich mir die Leber punktieren lassen und so, nur um noch ein paar Tage länger im Krankenhaus zu bleiben. Auf jeden Fall haben sie halt dann den Knubbel mit Ultraschall, der ist ein bisschen derb und ja. Und dann ein, zwei Wochen später, da war ich aber schon... da war ich noch mit meiner Frau zusammen, glaube ich. Wie war denn das? War ich nicht. Auf jeden Fall Tag der OP und haben sie gesagt, ja, Solingen ist ein Lehrkrankenhaus gewesen damals, waren sehr... Hochkarätige Ärzte. Und da haben sie gesagt, ja, ihre Nase ist ein bisschen krumm, die machen wir ihnen erstmal gerade und dann gucken wir uns den Hals an. Ich sage, meine Nase ist nicht krumm, aber toben sie sich aus. Ne? Und dann haben sie halt dann erst die Nase gemacht, dann haben sie am Hals angefangen. OP war angesetzt für eine halbe Stunde. Und sind dann 14 Stunden rausgeworden. 14 Stunden, weil dann haben sie nämlich gemerkt, dass das ein Tumor war. Und den mussten sie von der linken Halshälfte entfernen. Ich sah aus, wenn ihr den Film kennt, John Merry, der Elefantenmensch. Also total asymmetrisch, also richtig, richtig schlimm. Ne? Und meine Mama hat damals einen Herzinfarkt oder die war den Tränen nahe. Hier meine Freundin aus dem Krankenhaus auch. Und Katheter gesetzt und alles, also ich war schlimm. Ne? Dann waren halt, glaube ich, ein paar Wochen später, haben sie von der rechten Seite Nerven, die man nicht braucht, auf die linken Seite verpflanzt und zu dem Zeitpunkt war auch die Schwangerschaftsgymnastik. Ich bin total bandagiert runtergegangen zur Schwangerschaftsgymnastik und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, dass ich, ich war auch noch in Reha in Bonn, wo sie mit mir gar nichts anfangen konnten und da ich so nah am Wasser gebaut bin, sie hat immer gesagt, ich soll sie nicht so böse angucken, aber ich konnte nichts dafür. Ich sah halt aus wie ausgekotzt und schlach mich tot. Und und dann hat man sich dann halt dann später getrennt, haben noch im selben Haus gewohnt. Ich habe mir dann eine Wohnung gesucht, meine Mutter wusste davon nichts. Und, ich war auch bei der Geburt dabei, war eine normale Geburt, also der Kleine hatte auch keinen Entzug und so. Und wollte ich einfach mal loswerden. Ich sagte, da sind da so viele Sachen, die ich gerne erzählen möchte, aber kommt mir gerade wieder so in den Sinn, weil ich gerade eine Serie gucke, wo gerade eine drogensüchtigen Entzug macht. Und es war eine schöne Zeit. Es war wirklich eine schöne Zeit. Und tut mir auch leid, wie das damals alles abgelaufen ist. Und er hätte auch fast meinen Job verloren, weil ich damals in Düsseldorf noch gewohnt habe und sie halt immer drauf war oder nicht wach zu kriegen war. Und dann mit dem Auto zu meiner Arbeitsstelle und wenn ich so im Nachhinein überlege, ich hatte da wirklich Glück. Ne? Und dann, aber irgendwann dann habe ich dann meinen Job gekündigt, bin dann hier nach Oldenburg gezogen, weil ich da jemand Neues kennengelernt hatte, übers Internet, über Knuddels. Und und seitdem habe ich halt von meiner drogensüchtigen Freundin keinen Kontakt mehr zu meinem Sohn gehabt. Und, genauso wie es zu meinem Sohn hier in Oldenburg. Und, und zu meiner Tochter. Ich habe ja auch noch eine Tochter. Ich habe ja drei Kinder mit drei Frauen. Und, aber meine Tochter wollte keinen Kontakt mehr, weil ich halt damals die Familie für eine Drogensüchtige verlassen hatte. Und ich habe jetzt am 15. August Geburtstag und dann kommt jetzt im Moment wieder alles so hoch, was alles so die letzten Jahre passiert ist. Und wollte ich eigentlich nur mal loswerden. Ist auch nur ein Bruchteil von dem. Ich glaube, wenn ich alles komplett durcherzählen würde, dann hätte ich einen Podcast von 12 Stunden. Keine Ahnung, na, sagen wir mal von 6 Stunden oder so. Naja, warten wir mal ab, wie alles weiterlaufen wird. So, bin jetzt erstmal raus. Wollte ich eigentlich nur mal loswerden und in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Zum Lachen ist mir eigentlich nicht so mutig.